Raub ist, wenn man mit Gewalt und offen fremdes Gut wegnimmt. Die Räuber, Wegelagerer, Banken und so weiter heutzutage. Gewalt und offen fremdes Gut wegnehmen. Gewalt zum irgendwie. Es ist legal. Und das lässt weniger gewaltsam erscheinen, aber mit Fremden offen, ganz offen. Und ohne jede Scham dem Nächsten das Gut weggenommen.